schönen Stadt, darin drin ein Soldat. Lippelipp und eine wunderschöne Stadt, darin drin ein Soldat. Einer muss marschieren in den Krieg, einer muss marschieren in den Krieg, wo die Kanonen stehen, wo die Kanonen stehen. Und als in diese große Stadt reinkam, wohl vor des Kaufmanns Haus, und als in diese große Stadt reinkam,